Eschenmeier sollte ein großer Star sein. Doch Leute beim Fernsehen haben was dagegen. Das kann nicht sein. Schaut genau hin, macht die Augen auf. An euch geht dieser Diss-Track. Eschenmeier bringt es nicht, Eschenmeier schafft es nicht. Hör ich von Medienleuten, doch das interessiert mich nicht. Ich werd immer weitermachen, auch wenn die ganzen Spasten lachen. Die können mich nicht unterkriegen, ich werd wie Hulk und werde siegen. Alle werden meinen Namen kennen, niemand wird sich von mir trennen. Du wirst infiziert von Echiviren, ab heute wirst du nie wieder frieren. Weil der Echi die Wärme gibt, er ist halt wie du und ich. Er soll ein Idol sein, ihr seid's auch, kommt stimmt mit ein. Wir wollen Stars wie Eschenmeier. Die sind einfach viel, viel geiler als die ganzen Opfer, die wir im TV sehen. Die sollen ihr Hartz IV nehmen und nach Hause gehen. So ne Töne kennst du nicht, sowas interessiert dich nicht. Der Echi, der soll Party machen und so'n Scheiß gefälligst lassen. Doch ich hab euch was zu sagen, danach werd ich auch nie mehr klagen. Ich geb euch jetzt keine Frist an alle Opfer dieser Diss. Ich will ein Star sein, alle Gegner pisst euch ein. Geht kacken eure Mama fucken, ihr könnt nur noch rumbacken. Ich werd groß und ihr seid klein, ich werd wie Michael Jackson sein. Nur werd ich keine Drogen nehmen und somit 100 Jahre leben. Wir wollen Stars wie Eschenmeier. Die sind einfach viel, viel geiler als die ganzen Opfer, die wir im TV sehen. Die sollen ihr Hartz IV nehmen und nach Hause gehen. Wir wollen Stars wie Eschenmeier. Die sind einfach viel, viel geiler. Jetzt hör mal zu und kack hier nicht so rum. Wer kennt nicht seinen Hit? Mach Plam Plam Bala Boom Boom. Mach Plam Plam Bala Bala Boom Boom. Macke Plam Plam Bala Bala Boom Boom Boom. Macke Plam Plam Bala Bala Boom Boom. Macke Plam Plam Bala Bala Boom Boom Boom.